Stefan fotografiert Zweige. Er macht Blicke in das tiefe Innere von Bäumen und Büschen und das im Dunkeln. Als Kulturfotograf lebt er in Bayern, im Bernhardswald in der Nähe von Regensburg. Und seine Fotos erzählen Geschichten von den Menschen, den Umständen und der Landschaft. Gesichter eines Dorfes, Bilder vom letzten Zapfenstreich, Kreuze, Äcker, verlassene Küchen und Bauernhöfe. Ach, Stefan, ich glaube, wie passen denn da die Äste meiner kindlichen Neugier entsprungen ist. Es ist ganz oft so, dass wir Sachen begegnen, die ich glaube schon einmal gesehen zu haben, beziehungsweise davon geträumt zu haben. Also das heißt, ich fotografiere sehr viel aus meinen Gefühlen heraus. Und dieses Astwerk, dieses Verworrene, dieses Abstrakte, dieses Dunkle, das ist was, was mich schon in meiner Kindheit immer fasziniert hat. Und ich glaube, auch deswegen habe ich diese Serie irgendwann begonnen. Die mache ich tatsächlich im Dunkeln. Also alle Bilder sind in relativ dunklen Umständen entstanden. Das heißt, in der Dämmerung oder auch tatsächlich nur an einer Straßenlaterne beleuchtet. Ich versuche immer, den Bildausschnitt dann so zu wählen, dass es möglichst nichts Menschliches in den Bildern zu sehen ist. Also nur das Licht und die Natur mit den Ästen. Also die entstehen tatsächlich im Dunkeln. Wie entsteht so ein Bild? Wenn ich ein Motiv entdecke, das mich interessiert, stelle ich meine Kamera auf ein Stativ und versuche mit einem Drahtauslöser auszulösen und das Ganze entsprechend lang zu belichten. Dank der digitalen Technik oder der Digitalkamera ist es eigentlich kein Problem, solche Aufnahmen heutzutage zu produzieren. Ich finde es eine besondere Kunst, dass aus einem Foto von einem Astwerk eine Geschichte entsteht. Und ich versuche dann festzuhalten, wo die Geschichte ist. Und ich kann es aber nicht einmal in Worten beschreiben. Aber es ist eine Geschichte da. Ist das für dich auch so oder ist es nur für mich als Betrachter? Es ist eher ein Gefühl, eine Poesie, die zwischen dir als Betrachter und der Fotografie selber entsteht. Das ist eben eine Dimension, die nochmal über das Bild hinausgeht. Also ich glaube, die Faszination in solchen Aufnahmen liegt eher in diesen nicht fassbaren Worten. Ich kann selber oft gar nicht beschreiben, was mich reizt, aber es ist irgendein Gefühl, das in mir angesprochen wird, das mich dazu verleitet zu sagen, das ist eine Aufnahme, die würde ich auch zeigen. Richtig. Du hast ja auch andere Themen. Was mich wahnsinnig interessiert, sind eher die Nischen, die sich auch in der heutigen modernen Zeit noch verstecken, die fast wie ein Anachronismus wirken. Die Gesichter eines Dorfes, ein Querschnitt, ein repräsentativer Querschnitt durch ein eigentlich altes oder aussterbendes Dorf. Wenn man genau hinguckt, findet man vielerorts Nischenexistenzen oder alte Gesichter, alte Gebäude, die von einer vergangenen Zeit erzählen, die in unserer heutigen Zeit, zumindest mit meinen Augen, in unserer hektischen Zeit nicht mehr wirklich wahrgenommen werden. Also mich interessiert eher das, wo andere vielleicht wegsehen würden. Wer zufällig am Computer sitzt, kann das auf deiner Website auch mitschauen, parallel zu diesem Gespräch auf www.herrw.com. Das Ganze ist ja auch in Bayern, findet ja auch in Bayern statt. Und es entsteht für mich als außenstehender Betrachter ein Bayernbild, um das Wort zu verwenden, ein sogenanntes Heimatbild. Würdest du dieses Wort auch verwenden? Es ist schon so, dass ich wirklich nur versuche, in meinem näheren Umkreis einfach genau hinzugucken. Es ist ein Heimatbild, ja, nenne es so. Man kann vieles, beispielsweise die Gesichter eines Dorfes oder auch den letzten Zapfenstreich, auch irgendwo anders positionieren. Das könnte bei euch sein, das könnte irgendwo in Norddeutschland sein. Kein Problem, die Themen sind so universell, aber es zeichnet doch ein Bild aus meiner näheren Umgebung. Ja, kann man so sagen, ein Heimatbild. Und wenn eine Frau auf einem Bild von dir ein Riesenkreuz über einen Acker schleppt, es ist tatsächlich keine Frau, es ist ein Mann, ein Künstler, Ernst Hingerl, wohnt bei mir mehr oder weniger ein paar Kilometer entfernt, beschäftigt sich mit seiner Kunst, mit großen Skulpturen. Und ich hatte mich über mehrere Jahre mit dem Symbol Kreuz nicht nur als christliches Symbol beschäftigt, habe das überall in der Landschaft gesucht, beziehungsweise ist mir auch oft begegnet. Und mein großer Wunsch war es schon immer, ein großes Kreuz über ein Feld zu ziehen. Es sind vier Bilder. Das ist eigentlich mehr oder weniger von der Aussaat über das Bestellen des Feldes bis zur Ernte, bis in den Herbst und Winter rein, ein Jahreskreis, der mit diesem Kreuz geschlossen wurde. Und Ernst, ein Freund von mir, war so nett, ein so großes Kreuz zu bauen und auch als Protagonist in diesen Bildern sich zur Verfügung zu stellen. Ich denke, sehr außergewöhnlich und auch hat man so noch nicht gesehen in dieser Art und Weise. Also es war eine Kunstaktion letztendlich, die wir aus diesem Kreuz gemacht haben. Er zieht aus dem Bild raus oder ins Bild rein. Und das Kreuz wird vom Betrachter weggezogen. Er stellt das Feld letztendlich mit seinem Kreuz. Also es hat schon etwas tiefere Hintergründe, das Ganze. Also jeder wird aber was Eigenes damit interpretieren. Aber für mich hatte es auch so irgendwo diesen Hintergrund dieses doch sehr christlich geprägten Bayerns. Dieses Stellen dieses Feldes, diese bäuerlichen Wiedkreuze auch. Das fasst sich ja alles irgendwo da wieder zusammen. Und gibt es das noch oder löst sich das jetzt wirklich auf und ist praktisch ein Verfall begriffen, den du auch auf deinen Bildern dokumentierst? Also hier in meinem ländlichen Raum definitiv. Es ist nicht unbedingt eine Spurensuche. Die Feldkreuze, ja, das ist ein Teil einer Spurensuche. Aber ich glaube, wenn man näher hinguckt, wird man wahnsinnig viele Kreuze finden in der Landschaft und auch, ich glaube, in den Herzen der Menschen. Heimat ist dort für mich, wo mein MacBook ist, also mein Computer. Aber wenn ich ein bisschen gezwungen bin, das besser zu beschreiben, dann würde ich sagen, Heimat ist dort für mich, wo mein Baum steht. Und da bedeutet das Wort mein, dass ich eine Beziehung aufgebaut habe. Dieser Baum könnte jetzt in Indonesien genauso stehen, aber es geht mir um eine Beziehung bei der Heimat. Also ich war ja selbst fremd in diesem Ort, an den ich hingezogen bin. Dieses Gesicht eines Dorfes beschreibt eigentlich mein Kennenlernen mit dieser neuen Heimat. Ich bin aus einem anderen Ort 30 Kilometer nordöstlich gezogen. Und das langt ja, um erstmal fremd zu sein dort. Die Leute kennen einen selber nicht. Ich kenne die Leute nicht. Aber ich könnte auch weiterhin in meiner Anführungszeichen Neubausiedlung wohnen und würde bis jetzt noch keinen kennen, wenn ich mich nicht auf diese Reise begeben hätte. Ich habe mich bekannt gemacht mit diesem Dorf über diese Aufnahmen und Freunde gefunden. Ich finde es einfach großartig. Ich glaube, ich wäre da niemals, ich würde es weniger als meine Heimat bezeichnen, wenn ich das nicht getan hätte. Ich hoffe nicht. Du hast Freunde gefunden. Hast du auch Feinde gefunden durch deine Bilder? Ich meine, es gibt ja auch feindliche Bilder. Du kannst ja auch die Landschaft fotografieren mit diesen gewissen, das liegt in meinem Auge des Betrachters, schon sehr gemeinen. Das möchte ich vollkommen offen lassen. Meine Aufnahmen sollen nicht werten. Also wenn ich eine Radiosendung mache, dann schaue ich immer, dass die Protagonisten, also die Interviewpartner, auch die Sendung hören können, ohne irgendwie bloßgestellt zu sein. Mit großem Respekt. Das würde, glaube ich, bei den Bildern auch zutreffen. Diesen Leuten immer auf Augenhöhe, niemals irgendwie wertend. Du sagst, du baust eine Beziehung auf zu den Menschen und Beziehung aufbauen heißt ja etwas längerfristig. Braucht einfach Zeit, um auch Vertrauen zu gewinnen. Man kann nicht einfach mit einer Kamera vor irgendeiner Haustür klingeln und die Leute fotografieren. Das würde niemals funktionieren. Ich komme in der Regel immer erst ohne Kamera und stelle mich vor, erkläre, was mein Anliegen ist, was ich erreichen möchte und zeige Aufnahmen, die ich schon fotografiert habe. Versuche, die Ernsthaftigkeit darzustellen, dass es keine schnell dahingeschossenen Aufnahmen sind, sondern eher Aufnahmen, die sorgfältig vorbereitet sind. Und wenn die zu Porträtierenden dann auch wissen, dass ich irgendwann mit der Kamera kommen werde, dann überrasche ich die aber auch tatsächlich mit der Kamera. Ich bin dann irgendwann da und begleite die einfach mal für so 1-2 Stunden in ihrem Leben. Und da kann ich eben genau diese Aufnahmen machen, die mich interessieren, nämlich die unvorbereiteten, nicht gestellten, echten Aufnahmen, ohne dass sich die Leute irgendwie verbiegen müssen oder auch verstellen können. Und ich hoffe, es sieht man diesen Aufnahmen auch an. Mit mir selbst, ja. Ich habe einen wahnsinnigen. Bist du eigentlich ein kritischer Anspruch Fotograf? An mich selbst. Das steht mir vielleicht auch manchmal im Weg. Und bist du kritisch auch im Sinne der Auseinandersetzung mit den Menschen, mit der aber Landschaft und der Heimat? Ich denke, man muss auch lernen zu akzeptieren, Meinungen und Haltungen oder auch die Körpersprache. Ich versuche einfach nur das aufzunehmen, was da ist und nicht da irgendwie entgegenzuwirken oder einzuwirken. Ich bin kein Regisseur, ich bin nur Beobachter. Das möchte ich immer sein, immer nur Beobachter mit der Kamera. Niemals irgendwie so wirklich gezielt irgendwas zu stellen. Stellen Sie sich bitte hier hin oder gucken Sie so, das würde ich nicht machen. Der Betrachter kann sich ja seinen Teil dazu denken, beziehungsweise kann seinen Teil dazu spüren. Oder viele der Motive mehr hergeben, als vielleicht dem Fotografierten jemals bewusst war. Und das ist eben wieder diese dritte Ebene, diese Poesie, die da entsteht. Es entsteht in den eigenen Köpfen irgendwo eine Geschichte zu den Bildern. Und ich möchte die nicht irgendwie vorgeben. Sicher muss man irgendwo einen Rahmen außenrum stecken. Das ist immer klar, weil sonst würde das vielleicht auch abwandern in die eine oder andere Richtung. Aber ich möchte innerhalb diesen Rahmens die Aufnahmen nicht als wertend darstellen. Jeder soll sich selbst dort seine Geschichte dazu machen. Kenne ich auch vom Radio, dass man so diesen letzten Schritt nicht ausformuliert. Das kann sich dann der Hörer denken. Ja. Dein neues Projekt ist, du fotografierst Hochstände. Ich arbeite seit einiger Zeit wieder analog. Was ist das Ziel? Und dort ganz besonders im analogen Großformat. Das heißt, ich ziehe mit meiner analogen Großformatkamera momentan in meiner näheren Umgebung rum und fotografiere die Architektur der Jägerhochsitze. Und es ist wieder erwarten, sind zwar architektonische Aufnahmen letztendlich, aber es ist wieder erwarten menschlicher, als dass man glaubt. Also gerade der nicht anwesende Jäger hat da mehr als seine Handschrift hinterlassen. Es ist ganz interessant, so diese Beziehung zwischen Mensch, Natur, Jagd, Persönlichkeit, Improvisationskunst in diesen Jägerständen, das fasziniert mich. Also immer auch diese menschliche Komponente. Und es wird wieder eine Serie, ganz wichtig. Das bedeutet, du gehst immer wieder durch die Landschaft und versuche Neues zu entdecken und versuche auch wieder neue Facetten irgendwo auszugraben. Mhm. Deine Bilder kann man sehen auf deiner Website, herrw.com. Ich zeige die Fotos gerne. Da wird man auch die Bilder von den Hochsitzen dann sehen. Was wären denn Bilder ohne Betrachter? Das, was man selber sieht, versucht man natürlich auch irgendwo weiterzugeben. Ich versuche es für mich zu tun, ich versuche es für meine Kinder zu tun. Ich versuche, was zu zeigen, was vielleicht auch irgendwann nicht mehr da sein wird. Wer weiß. Zumindest glaube ich, dass Gesichter eines Dorfes oder auch der letzte Zapfenstreich, dass das jetzt schon ein Stück Zeitgeschichte ist. Denn wenn ich Gesichter eines Dorfes, ich habe es veröffentlicht 2009 und mit den Arbeiten 2007, 2006 begonnen, dass ich es heute in dieser Form nicht mehr machen könnte. Zu viele Leute sind gestorben, zu viele Geschäfte sind weg, zu viele Gegebenheiten haben sich bereits verändert. Also es ist auch ein Zeichen der Zeit irgendwo. Und auch der letzte Zapfenstreich, der eigentlich einen, so für Deutschland gesprochen, den letzten Augenblick eines Militärdeutschlands zeigt, das ist ja auch schon Vergangenheit. Gott sei Dank. Ich meine, das waren die Relikte des Kalten Krieges, diese großen Kasernenanlagen, und das wird auch hier überall verschwinden, sukzessive, und wird sich umwandeln. Man kann ja leider nicht in die Zukunft fotografieren. Wäre interessant, aber würde man da nicht die Zukunft vielleicht auch damit beeinflussen? Ich weiß es nicht. Besser man kann es nicht. Ja. So ist es. Man muss sehen, wie es kommt, und besser muss man dann lässt nehmen, die Finger von der ändern, Zukunft. Wird man es wahrscheinlich eh nicht können. Vielleicht ist das eine unserer Eigenarten. Wir nehmen das hört sich aber ganz schön bayerisch an. Stefan, fünf deiner Bilder kann man auch im letzten Mu sehen, Mu Nummer 19. Das ist ein Magazin für bayerische Aspekte, ein Kulturmagazin, und es gibt es im Bahnhofskiosk. Stefan, hast du einen Tipp, wenn es Menschen gibt, die gerne genau fotografieren, aber die sagen, irgendwie bleiben meine Bilder flach? Dafür entwickeln, was der besondere Moment ist oder wo die dritte Ebene wieder ist. Lass mich nochmal wiederholen. Die erste Ebene ist das Bild, die zweite Ebene ist die Geschichte, ja meine und die dritte ist das Gefühl, das ich als Betrachter habe. Bild und die dritte Ebene ist die Gefühlsebene, die sich zum Betrachter hin entwickelt. Stefan Winkelhöfer, Lothar, Kulturfotograf Dank in Bayern. Vielen Dank für das Gespräch. Noch einmal die Links: www.herrw.com, das ist die Website von Stefan, und das Magazin der bayerischen Aspekte, Mu, wie das Mu von der Kuh, www.mu.by. Alle Links auch auf der Website von themacher.report. In der nächsten Ausgabe, da treffen wir Susanne. Sie ist eine schwedische Biologin und sie kompostiert Verstorbene. Ja, das wird eine andere Geschichte. Lothar Bodingbauer verabschiedet sich aus Wien.